Kundgabe 768. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.2.1939. Fortsetzung zu Nummer 767. Geistige Blindheit. Mühevolle Arbeit der Geistwesen. In der Nacht des Geistes ist jedes Erkennen ausgeschlossen. Es wehren sich in fortgesetztem Widerstand die Unwissenden. Sie begehren nicht das Licht, sondern glauben es nicht zu benötigen. Denn in ihrer Verblendung haben sie nur Sinn für das, was im strikten Gegensatz steht zur wahren Erkenntnis. Sie sind überzeugt, dass sie ohne geistiges Wissen auskommen können. Sie empfinden weit eher alle geistigen Probleme als eine Belastung, der sie sich entziehen wollen, indem sie sich von allem fernhalten, was sie beeinträchtigen könnte im bisherigen Denken. Und so tritt demzufolge eine geistige Leere ein bei diesen Menschen. Ihr irdisches Leben beschäftigt sie vollständig, und sie wandeln wie blind durch die Schöpfung Gottes, nirgends die Stimme des Herrn vernehmend oder ihrer achtend. Je mehr dieser Zustand überhand nimmt, desto bedenklichere Folgen zieht er nach sich. In unsagbar mühevoller Arbeit ringen die Geisteskräfte nun um die in solcher Finsternis schmachtenden Seelen. Sichtbar und unsichtbar ist das Wirken dieser. Sie führen zusammen, die einander belehren. Sie lenken die Gedanken und sind erfreut, wenn ihr Einwirken beachtet wird und der Mensch sich willig lenken lässt, wenn er ausführt, wozu ihn das Herz treibt, wenn er ohne Widerstand der geistigen Regung in sich nachgibt und sich für kurze Zeit geistig von der irdischen Welt entfernt. Es ist dies so außerordentlich mühevoll, da oft lange Zeit vergeht, ehe das Erdenkind der geistigen Aufforderung, sich vom rein Materiellen zu trennen, Gehör schenkt. Der Widerstand ist mitunter so gewaltig, dass das Einwirken der Geisteskräfte erfolglos ist und die irrende Seele sich weiter in schwerer Not befindet, die der Mensch als solcher nicht erkennt und daher dem qualvollen Zustand der Seele nicht abhilft. Und so vergeht Zeit um Zeit, und wo keine Möglichkeit ist, das Gemüt eines Menschen zu verändern, dort helfen sich die geistigen Wesen in Gemeinschaft. Sie versuchen, jegliche irdische Freude zu stören. Sie greifen in ihrer Not zu einem Mittel, das scheinbar lieblos ist und doch nur von der großen Liebe der Geistwesen zu den Erdengeschöpfen zeugt. Sie lassen in jede Freude bittere Tropfen fließen. Sie veranlassen sozusagen, dass auch irdische Freuden keine restlose Erfüllung irdischer Begierden sind und legen so den Grund zu innerer Unzufriedenheit, die sich immer mehr steigert, je mehr Widerstand das Erdenkind dem Wirken der Geistesfreunde entgegensetzt. Im Zusammenhang damit wird alle Lebensfreude schal und leer erscheinen. Die Seele wird ruhelos hin und her irren, sie wird suchen, wo sie restlose Erfüllung findet. Sie wird die irdischen Freuden als vergänglich erkennen und erst dann geistigen Fragen Beachtung schenken. Und wenn nach langer, mühseliger Arbeit die jenseitigen Freunde diesen Erfolg verzeichnen können, ist ihre Freude unbeschreiblich. Denn nun erst ist die Seele gerettet und für alles von oben ihr Zugehende empfänglich. Nun aber vermag der Geist bedeutsam Licht zu verbreiten, und es wird eine Helligkeit dort sein, wo vordem tiefste Finsternis war. Und es wird die geistige Blindheit klarstem Erkennen weichen. Gerade dort, wo man im tiefsten Wissen zu stehen glaubt, ist oft eine Prozedur angebracht, um das Denken des Menschen umzuformen. Die wenigen Rechterkennenden vermögen oft nicht, ihr geistiges Wissen diesen zu übermitteln. Sie stoßen auf Widerspruch. Und ihre Gabe, obwohl gern geboten, wird nicht angenommen. Die himmlische Wahrheit wird nicht recht erkannt. Es wird nicht Rechnung getragen der durch und durch geistigen Einstellung, die zum Erkennen göttlicher Weisheit Vorbedingung ist. Die Gaben von oben dringen nur als solche in des Menschen Herz ein, wenn eben das geistige Verlangen danach Voraussetzung ist. Wer in sein Innerstes sich versenkt und gleichzeitig den Flug in die Unendlichkeit macht, wer zu ergründen sucht die ewige Gottheit und dabei tief demütig sich ihr hingibt, wer im Erdenleben einen anderen Zweck erkennt als nur die Erfüllung der irdischen Bestimmung, wer jegliches Geschehen auf Erden nur vom geistigen Standpunkt aus betrachtet, dessen Herz ist aufnahmefähig für göttliche Gabe. Er wird bald alles Irdische vom Geistigen trennen. Er wird zwei Welten erkennen, doch immer die eine als Mittel zum Zweck, zum Ausreifen für die zweite, die geistige Welt. Wohl soll die Liebe alles durchfluten. Sie soll im Erdenleben alles Handeln bestimmen. Sie soll wirken ohne Unterlass, auf dass durch die Liebe der Geist lebendig werde, auf dass durch die Liebe der Mensch frei werde. Die Liebe aber soll immer geben, doch niemals soll Liebe zum Besitz vorherrschen. Es wird die wahre Liebe aber gleichzeitig ein Verzicht sein und also ein Trennen von der Materie. Und es wird das geistige Streben nimmermehr irdischen Zielen gelten, sondern nur der Vereinigung mit Gott als der ewigen Liebe. Darum suchet nicht das letzte Ziel in einem Vollkommenheitszustand auf Erden. Die Erde ist und bleibt für die Menschheit, was sie immer war, der Aufenthaltsort, wo die Seele sich durch Widerstände ausreifen soll für ihre eigentliche Bestimmung, wo sie erkennen soll, dass nur im geistigen Reich ihre wahre Heimat ist, nach der sie trachten soll, ohne Unterlass. Amen.